Die Grundlage dieser Mitgliederliste rührt von dem Dominikaner Stefan de Salanhaco her, die weitere Ausführung von dem bekannten Inquisitor Bernard Guidonis und anderen. Natürlich ist das erste Exemplar der von Guidonis verfassten Liste verloren, aber der Zufall hat mehrere Abschriften am Leben gelassen, die wir also hübsch miteinander vergleichen können. Wir kommen sofort zur Hauptsache, indem wir uns als Befund der Handschriftenvergleichung die am meisten verfolgte Fälschungstaktik, dem absichtlichen Widerspruch, von den Niffle bestätigen lassen. Natürlich ungewollt bestätigen lassen, denn den Niffle selbst hat nicht mit dem kleinsten Gedanken an die Fälschung gedacht. Die Handschriften weisen also Widersprüche in der Reihenfolge der Magisternamen auf. Bis zum 65. Magister wird nun mit Widersprüchen noch sparsam gewirtschaftet, aber es ist bezeichnend, je näher die Verfasser der Liste ihrer eigenen Zeit kommen, je stärker divergieren die Angaben bezüglich der Magister. Und endlich tritt eine geradezu babylonische Verwirrung ein, Seite 188-189. Wir erwarten mit Recht größere Genauigkeit und schließlich absolute Einstimmigkeit, je mehr die Listenaufsteller sich der letzten Vergangenheit und zumal ihrer damaligen Gegenwart nähern. Aber wir trauen kaum unseren Augen, das Gegenteil ist der Fall. Denn je näher der damaligen Gegenwart, desto ungeheuerlicher die Verwirrung. Manche Handschriften sind vom Jahre 1316 ab so höchst nachlässig redigiert, dass wahllos in dieser oder jener Handschrift Magister fehlen oder aufgenommen sind. Auch unerklärliche Umstellungen in der Reihenfolge der Namen treten auf. So also sieht die Namensliste der theologischen Doktoren aus dem Dominikanerorden aus, die von 1229 an im Rahmen der Pariser Universität als Lehrer ihres Amtes gewaltet haben. Das heißt, angeblich gewaltet haben sollen. Die Historiker stehen angesichts solcher Listen mit ihren unerklärlichen Lücken und Umstellungen in den Namen vor einem Rätsel, an dessen Lösung sie von vornherein verzweifeln müssen. Denn diese Listen sind, nach ihrer vererbten Meinung, doch echt. Wer in aller Welt, rufen sie entgeistert aus, hätte dann ein Interesse daran gehabt, solche Namenslisten zu fälschen und zusammenzudichten? Meine Leser wissen nun ganz genau, dass man sehr wohl ein Interesse an solchen erlogenen Namenslisten Pariser Magister haben konnte, ein ganz gewaltiges Interesse sogar, und zwar in der Zentrale der spätmittelalterlichen Fälschungsaktion. Das brennende Interesse der Fälscher bezog sich diesmal auf die Geschichte der Universität Paris, und diese Geschichte hatte es überaus dringend nötig, zurechtgezupft zu werden. So sind denn auch die ganzen Akten der Universität vor 1400 mit größtem Misstrauen zu betrachten. Und sogar nach 1400 ist noch lange nicht alles Gold und historisch echt, was geschichtlich scheint. Die Pariser Universität in ihrer historisch wahren Gestalt als Dogmeninstitut hat zum Siegeszuge der französischen Nationalkirche und des Gallikanismus überhaupt ungemein beigetragen. Nicht zum wenigsten durch die zu Paris im Dienste des Dogmas erwachsene theologische Philosophie, die Scholastik, eine Philosophie, die wirklich in der Schola als Gemeinschaftsarbeit entstanden ist. Sehen wir von der Tendenz ihrer Aufgabe und damit verquickt ihres Inhaltes ab, so stellt die Pariser Universitätsscholastik in ihren beiden Hauptrichtungen Realismus und Nominalismus formal philosophisch betrachtet ein Wunderwerk geistiger Konstruktionskunst dar. Ein solches Gedankenkunstwerk muss die Geister blenden und gefangen nehmen, und das nicht bloß in Frankreich. Damit berühren wir einen wichtigen Punkt. Er betrifft die Universität zu Paris in ihrer Eigenschaft, auch eine Lehranstalt zu sein. Fast vom ersten Jahre ihrer Gründung und ihrer dogmatisch-philosophischen Arbeit an haben die dogmatisierenden und philosophierenden Magister ihre neue Wissenschaft auch lehrend weitergegeben und verbreitet. Sie waren durch die Natur der Sache zum Lehramt verpflichtet, sollte Anders ihre Wissenschaft von dogmatischen und philosophischen Dingen nicht mit ihnen wieder aussterben. Sie betrieben ja ihre Wissenschaft nicht aus Liebhaberei und Zeitvertreib, sie betrieben sie am allerwenigsten um der reinen Wahrheit willen, sondern um dem Banne einer ganz bestimmten Aufgabe und eines ganz bestimmten Endzweckes, um der zu gründenden Nationalkirche Frankreichs und der schon damals am Horizonte auftauchenden und erstrebten Universalkirche ein theologisch und philosophisch wohlfundiertes Dogma zu verschaffen. Das Amt des Lehrers war also den Doktoren durch den Zweck ihrer wissenschaftlichen Arbeit einfach aufgenötigt. Es ist nun sicher, dass nicht bloß die Mitglieder der Hierarchie Frankreichs zum Besuch der Universitätsvorlesungen verpflichtet waren, sondern dass sehr bald auch ausländische Hörer zugelassen worden sind. Gab es denn einen besseren Weg, dem französischen Dogma über die nationale Grenze hinaus eine Bahn zu brechen, als durch Gewinnung von Schülern aus fremden Nationen? Diese Schüler nahmen dann später Pariser Theologie und Philosophie mit in die Heimat, und wenn sie hier, wie es vielerorts der Fall war, im Einvernehmen und mit Unterstützung einflussreicher Mitglieder der regionalen Priesterschaft als Lehrer den gallikanischen Geist verbreiteten, standen sie auf Vorposten für die Nationalkirche Frankreichs. Es konnte natürlich auch geschehen, dass der fremde Student, wenn er sich brauchbar erwies, an der Universität Paris selbst zum Amte eines Doktors oder Magisters aufrückte und einen Lehrstuhl betreute. Am augenfälligsten trat natürlich der bestimmende Einfluss des französischen Nationaldogmas als übervölkische Macht auf dem Gebiete der kirchlich-weltlichen Politik in Erscheinung. Die Wahl Heinrichs des Siebenten, des kleinen Pensionärs Philipp des Vierten von Frankreich, des hundertprozentigen Gesinnungsfranzosen, der Papst Clemens als Vater, Meister und Führer verehrte, war erstmalig der sichtbare Erfolg des sich zu glänzenden Taten rüstenden Gallikanismus. Und einstimmig wurde Heinrich von Luxemburg deshalb gewählt, weil er wirklich bei nicht allzu tief dringender Betrachtung als der unter Umständen sehr willkommene Mann der Neutralität erscheinen konnte, als ein Herrscher, der wirklich über den Parteien zu stehen schien. Da der Graf von Luxemburg nur eine kleine Hausmacht besaß, so waren die Kurfürsten umso geneigter, ihn zu wählen, denn desto weniger Gefahr drohend musste seine Macht und Stellung als deutscher König ihnen dünken. In der Tat kümmerte sich der neue Herrscher wenig um die Zustände in Deutschland und erwies sich wirklich als der kluge Herr über den Parteien. Beschwichtigen, ausgleichen, versöhnen hieß sein taktisches Wort, und bezeichnend ist der allgemeine Landfrieden, den er für Deutschland im Jahre 1310 auf dem Reichstage zu Frankfurt anordnen ließ. Über die Bedeutung der im 14. und 15. Jahrhundert in Deutschland wie Pilze aus dem politischen Erdreich schießenden allgemeinen und partikularen Landfrieden kann erst im nächsten Heft das Nötige gesagt werden. Aber wie? Hatte denn der Vater und Führer Papst Clemens seinen getreuen Schützling Heinrich den Weg zum deutschen Königsthron hinaufgeschoben, damit dieser, oben angekommen, die Hände in den Schoß legen sollte? Es schien doch aus der Regierung Heinrichs wenig oder nichts für die französische Nationalkirche herauszuspringen. Doch der Schein trügt hier gewaltig. Gerade Heinrich dem Siebenten verdankt der Gallikanismus und der aus ihm sich entpuppende Romanismus die allerwichtigsten Dienste. Freilich, was Deutschland betrifft, blieben solche Verdienste aus guten Gründen mehr unter der hellen politischen Oberfläche verborgen. Nichtsdestoweniger ließen sie sich erzielen, und zwar sozusagen auf kaltem Wege. Heinrich brauchte nur seinen königlichen Einfluss in gesetzgeberischer Weise auszunutzen, um französische Belange durch Verleihung von allerlei Privilegien an die franzosenfreundlichen Erzbischöfe und weltlichen Großen Westdeutschlands tatkräftig zu fördern. Allerdings springt Heinrichs Wirken im Dienste der französischen Nationalkirche viel deutlicher im Bezirke seiner äußeren Politik in die Augen. Er diente hier dem Gallikanismus dadurch, dass er ihm die nötigen Vorpostenstellungen für weitere erfolgreiche Kämpfe um die Dogmenunion schuf. Solche Vorpostenstellungen legte der König in Italien und Böhmen an.